Hintergrund dieses Vortrags sind so ein bisschen die Aufsätze von Adorno zum Engagement aus den Noten zur Literatur. Das referiere ich jetzt nicht extra. Die Thesen dürften bekannt sein, dass Adorno Skepsis gegen engagierte oder politische Literatur, für ihn stehen da Brecht und Sartre aus der Zeit zentral, doch sehr stark ist. Also das muss man vielleicht ein bisschen so im Hinterkopf immer mitbehalten. Bin ich gut zu hören? Ja, gut, prima. Kunst, die einmal überholt schien, erhält sich am Leben, weil der Augenblick ihrer Verwirklichung versäumt ward. So könnte man im Klageton souveränitätsästhetisch inspirierter und inzwischen alt gewordener Avantgarden oder aber als Freund ästhetischer Utopien einen Vortrag eröffnen, der sich mit dem Avancierten, mit der Ästhetik und der Frage nach der Autonomie sowie Politik der Kunst befasst. Und solches Intro impliziert als Hintergrundfolie immer auch Hegels These vom Vergangenheitscharakter der Kunst. Über 100 Jahre klassische Moderne, futuristischer Geschwindigkeitsrausch, Kandinskys Abstraktionen, Picassos Demoiselle und 100 Jahre Surrealismus als Wunde in der Wirklichkeit. Dazu gesellen sich nächstes Jahr als Jubiläum 50 Jahre ästhetische Theorie. Die wohl bedeutendste Ästhetik des 20. Jahrhunderts, die auf die Entwicklung der Kunst wie auch auf ihre Krise reagiert, nicht nur gesellschaftlich im Zeichen von Auschwitz, sondern als ästhetische Kritik ebenfalls kunstimmanent in der Bestimmung ihrer Ausprägungen. Die Eule der Minerva beginnt bekanntlich ihren Flug, wenn eine Gestalt des Lebens alt geworden ist. Aber wie sichten? Schier unendlich sind die Ausprägungen und Stile, insbesondere in den Werken der bildenden Kunst. Schier unendlich scheint die Anzahl der Werke. Keiner, nicht einmal der bewandertste Kunstkenner, vermag alles das zu realisieren, was an Gemälden und Künstlern auf dem Markt oder was in Special Interest Galerien sich tummelt. Und selbst Großereignisse wie die Documenta vermögen allenfalls einen groben Überblick zu liefern. Zwar nicht unendlich, aber doch vielfältig ist auch das Mischen von Gattungsgrenzen. Wir haben eine Diversifizierung, insbesondere in den bildenden Künsten, bedingt auch durch die Offenheit der Form sowie des Materials. Exemplarisch kann man das vielleicht an der Opernperformance im litauischen Pavillon der 58. Biennale in Venedig sehen. Sie trägt den schlichten Titel Sun and Sea Marina und stammt von den Künstlerinnen Rugile Bazzicate, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Vaiva Grainte sowie Lina Lapelite. Ausgezeichnet wird das eben mit dem Goldenen Löwen. Zu sehen ist dort eine Lagerhalle, ein künstlicher Strand ist dort. Die Zuschauer betrachten von oben herab von der Galerie das Geschehen. Dort sehen wir mehr oder minder idyllische Strandszenen. Es liegen Menschen auf Badetüchern. Typische Strandutensilien sind ausgebreitet, Menschen sonnen sich, lesen oder blicken auf ihr Smartphone. Auch Kinder und Jugendliche sind dabei, alte, unterschiedliche Gruppen, wobei eben die soziale Zuordnung gerade deshalb schwierig ist, weil die Menschen Badebekleidung tragen. Gespräche oder Plaudereien sind dort nicht zu hören, dafür aber dringt aus Lautsprechern Musik, die für dieses Szenario einen wesentlichen Bestandteil darstellt und der Angelegenheit etwas Erdrücktes gibt. Teils melancholische Klänge, minimalistisches, zarter Gesang, manchmal von den dort Liegenden aufgeführt, Textzeilen, die Bedeutungen assoziieren. Es fügt sich in dieses Kunstwerk ein Ensemble von Schichten unterschiedlichen Elementen, die verschiedenen Kunstgattungen entstammen und die ineinandergelegt eine Performance ganz eigener Art erzeugen. Ebenso auf der Biennale zu sehen ist eine besondere Form des Ready-Mades, nämlich Christoph Büchels Barca Nostra. Ausgestellt wird am Kai des Arsenale ein demoliertes Schiff ohne Kommentar oder Kunstwerkkärtchen neben dem Werk. Es ist das Wrack eines 2015 gesunkenen Flüchtlingsschiffs im Mittelmeer. 800 Menschen ertranken dabei, nur 28 überlebten. Diese zwei Beispiele von Gegenwartskunst sollen zunächst einfach nur exemplarisch die Variationsbreite zeigen und auf die Entgrenzung der bildenden Künste und ihrer Möglichkeiten weisen. Man könnte Typologien ähnlicher Werkgruppen bilden, um einen Eindruck davon zu bekommen, was gegenwärtig möglich ist. Bei Sien Tsan sehen wir ein szenisches Spiel, das ans Theater erinnert, Environment, Bildlichkeit, Gesang. Aber anders als im Theater kann der Zuschauer umherschlendern. Er kann gehen und wiederkommen, eine kontinuierliche Geschichte wird nicht erzählt. Es ist qua Aufführungspraxis kein klassisches Theaterstück, obgleich auch wieder qua Gesang der Akteure so etwas wie eine sprachliche Ebene vorhanden ist. Büchels Werk dagegen rekurriert vom ästhetischen Prinzip her auf Duchamps Urinoir oder seine Ready-Mades allgemein. freilich in diesem Falle durch politische Bezüge aufgeladen und als Großskulptur eines realen Gegenstandes auf Wirklichkeit referenzierend. Doch wer das ausgestellte Wrack sieht und die Bezüge nicht kennt, bei vielen Besuchern scheint das tatsächlich der Fall zu sein, könnte genauso gut denken, es handele sich bei dem im Hafen ausgestellten Schiff um ein Boot, das zur Reparatur gebracht wurde, also gar nicht um ein Kunstwerk, sondern um einen Gegenstand des Gebrauchs. Und genauso wird es dann auch von vielen ignoriert. Auch diese Sicht und das Spiel mit den Bedeutungen dieses Objektes gehören zum Kunstwerk mit dazu. Schier unendlich also eine bildende Kunst, die bis hinüber zu den Computerspielen reicht, wo ebenfalls qua Musik, Bild, theatralischen Elementen sowie dem Erzählen einer Geschichte, also klassisch narrativen Elementen, unterschiedliche Kunstgattungen verknüpft sind. Dada und Surrealismus rebellierten, um dann selbst wiederum aus der Kritik an der Institution Kunst als Kunst hervorzugehen, wie dies Peter Burger in seiner Theorie der Avantgarde kritisch beschreibt. Wir haben eine seltsame Verschiebung und was einst als radikaler Protest gedacht war, auch in Bezug auf die politische Kunst, ist inzwischen kontemplativ geadelt. Selbst ein Künstler wie Wolfgang Flatz, der seinen eigenen Körper als Glockenschwengel gebraucht, sowie mit anderen teils autodestruktiven Aktionen sich hervortat, lockt heute keinen Skandal mehr hervor. Es hat sich so etwas wie Gewohnheit eingestellt. Der Anfang von Adornos ästhetischer Theorie ist bekannt und ich denke, er hat in Bezug auf das Phänomen der Entgrenzung auch heute nichts von seiner Aktualität eingebüßt. Es heißt dort, zur Selbstverständlichkeit wurde, dass nichts, was die Kunst betrifft, mehr selbstverständlich ist. Weder in ihr, noch in ihrem Verhältnis zum Ganzen, nicht einmal ihr Existenzrecht. Das Meer des Niegeahnten, auf das die revolutionären Kunstbewegungen um 1910 sich hinauswagten, hat nicht das verhießene abenteuerliche Glück beschieden. Stattdessen hat der damals ausgelöste Prozess die Kategorien angefressen, in deren Namen er begonnen wurde. Ich will diese eher allgemeine Bestandsaufnahme, nämlich jene nominalistische Situation der Kunst, dass eben keine Regeln, keine Normen mehr verbindlich sind, das ist damit eben gemeint mit dem Begriff Nominalismus, zum Anlass nehmen, auf das Problematische der Instanz und Institution Kunst selbst zu weisen. Diese Problematik betrifft nicht nur die sogenannte autonome Kunst, die sich um sich selbst bemüht, sei es eine realistische Variante wie Neo Rauch oder aber abstrakte Malerinnen wie Katharina Grosse, sondern ebenso eine politische Kunst, die sich mitten im Geschehen und Getümmel glaubt, eine Kunst, wie wir sie von Akteuren wie Christoph Schlingensief, dem Zentrum für politische Schönheit oder aber Olafur Eliassons Green Light kennen, wo von Flüchtlingen Solarlampen zusammengebaut werden oder eben auch in je unterschiedlicher Weise in den beiden genannten Werken der Biennale. Hinzu kommt, dass sich das von Adorno konstatierte Problem und auch die damit implizierte Frage, warum überhaupt noch Kunst, insbesondere in der bildenden Kunst, erheblich verschärft hat. Das Meer des Niegeahnten ist zum unendlichen Ozean geworden und die Fahrt darauf gerät zur odysseischen Reise. In seinen Ästhetikvorlesungen von 1958-59 kann ich sehr empfehlen, weil es auch eine gute Einführung in Adornos Ästhetik und lange nicht so komplex wie die ästhetische Theorie, also wirklich ein großartig zu lesendes Vorlesung eben. In der Vorlesung formuliert Adorno diese nominalistische Situation wie folgt. Zitat. Hegel hat als die Gefahr dieses Moments der in sich reflektierten, der ganz geistig gewordenen Kunst bezeichnet, dass dem Künstler nun überschauend, alle Formen gleichermaßen offen stünden und deshalb keine Form mehr verbindlich sei. Und er hat damit in der Tat sehr großartig den Stilsynkretismus theoretisch und kritisch antizipiert, der dann im 19. Jahrhundert geherrscht hat. Zitat Ende. Jeder Künstler steht gewissermaßen vis-à-vis de rien, so Adorno. Es folgt daraus, dass in diesem Sinne Grundlagenforschung auch für die Kunst unbedingt notwendig sei, mithin die Selbstbesinnung der Kunst auf die Problemlage, so Adorno in seiner ästhetischen Vorlesung. Und das ist dann zugleich eben auch das Einsatzgebiet der Ästhetik, also der Reflexion eben über Kunst selbst. Was jene Vielfalt der Kunst betrifft, hat dies zunächst einmal auf der Ebene der Rezeption einen Effekt. Wir geraten einerseits an eine Grenze der Aufnahmefähigkeit, andererseits geschieht durch diesen Überschuss eine Entleerung. Das Besondere der Kunst, auch ihr politischer Stachel, läuft teils leer. Sei es, dass Kunst radikal auf ihre Autonomie setzt, wie eben das Werk von Neo Rauch, und damit implizit durchaus politisch wirken kann oder explizit eine Überschreitung der Kunst ins Leben fordert, wie bereits bei den klassischen Avantgarden und wie wir dies bei Christoph Schlingensiefs Performances finden, die teils auch den öffentlichen Raum in Beschlag nehmen. Man denke 1997 an Passion Impossible, 7 Tage Notruf für Deutschland, wo er im Umfeld des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg auf die Situation der Obdachlosen aufmerksam machte und auch das Theater dann mit dieser Aktion selbst mit in Beschlag nahm. Oder aber 2000 in Wien die in Big Brother-Manier durchgeführte Aktion Ausländer raus, Schlingensiefs Container. Also da wurden dann wirklich also auf zynische Weise, aber eben genau diese Gesellschaft spiegelnd, so Wahlmechanismen, wer eigentlich bleiben darf und wer gehen darf, initiiert. Das ist auch, kann man natürlich jetzt nicht mehr sehen, weil das halt im Original ist, da muss ich die Filme dann angucken, aber das ist so auch politisch eigentlich eine ganz interessante Aktion damals gewesen, wer es irgendwie von Ihnen mitbekommen hat. All das wirkt punktuell zwar, hat angesichts der Vielzahl von Werken aber auch einen begrenzten Haltbarkeitswert. Bildende Kunst in den unterschiedlichsten Formen ist allgegenwärtig im Bewusstsein, sei es auf der Documenta, den diversen Biennalen oder den Kunstmessen in Basel, Köln oder Berlin. Für jeden ist gesorgt, ob im Innviertel Mitte oder bei 48 Stunden Neukölln. Die Verquickung von Kunst und kulturindustriellen Praktiken, wie Adorno sie in der Dialektik der Aufklärung beschreibt, ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Das alles muss gesellschaftlich zwar kein Problem sein, wenn man sich rein auf eine kantische Ästhetik kapriziert und zugleich auch normative oder gesellschaftskritische Vorgaben einfach ausscheidet oder eskamotiert eben, wie das in unterschiedlichen Formen im Nachklang zur Ästhetik Adornos 1973 beispielhaft Rüdiger Bubner unternahm, um etwa Adornos emphatischen Wahrheitsbegriff zu entschärfen und zu sedieren, oder wie bis in die Gegenwart, freilich mit Abwandlungen und durchaus auch mit Platz für politische kritische Kunst, es Martin Seel tut, der die ästhetische Erfahrung als ausgezeichnete Weise der Wahrnehmung und als Form der Erkenntnis setzt. Darin Adorno in vielen nicht unähnlich. Wir geben uns einem Kunstwerk hin, wir machen an diesem Werk ästhetische Erfahrungen, wir kontemplieren oder diskutieren je nach Laune, wir erfahren Politisches oder Hermetisches oder Rätselhaftes als auch Politisches, wie bei Sien San, wir werden auf Unrecht und Tod gestoßen, wie in Barca Nostra. Der Vorteil eines solchen Konzepts der Stil- und Formpluralität, insbesondere in der bildenden Kunst, liegt insbesondere darin, dass eine Vielzahl von Kunstwerken möglich ist, was auf der Ebene der adornischen Theorie insofern Entlastung liefert, weil bestimmte normative Vorgaben, die Adorno in Bezug auf das avancierteste Kunstwerk macht, dadurch einen anderen Stellenwert erhalten. Man muss nicht mehr im Sinne Adornos auf einen Fortschrittsbegriff in der Frage der Form rekurrieren und auch der Begriff des avanciertesten Materials sowie die Frage nach dem Stillstand der Fortschrittsspirale wären auf der Ebene der Kunst wie auch der Theorie kein Problem mehr. Im Modus ästhetischer Erfahrung ist vieles möglich, viele Kunstformen möglich, vieles erfahrbar. Und wenn man sich im Feld der Erfahrung als zentrales Movens bewegt, kann man Kunst als ein solches Spiel nehmen. Es passt zum Weißwein, es passt genauso zur kritischen Reflexion, zum politischen Engagement, wie auch dazu, dass solche Kunst die Grenzen unserer Wahrnehmung von Gesellschaft maßgeblich erweitern kann und uns ganz neue Perspektiven liefert oder unseren Blick auf Probleme lenkt, die wir bisher nicht wahrnahmen. Das zum Beispiel scheint mir bei Sien San halt auch der Fall. Allerdings tut sich hier auch ein Problem der Kunst auf, denn wenn man auf bloße Anlässe ästhetischer Erfahrung setzt, so wird nicht ersichtlich, weshalb ausgerechnet das Kunstwerk ein ausgezeichneter Bereich sein soll, an dem sich solche Erfahrungen machen lassen. Eine tägliche meditative Versenkung in einer Bushaltestelle im ländlichen Raum, wo der Bus alle 4 Stunden fährt, oder aber an der Leipziger Straße hier in Berlin, sagt mehr über die Verkehrsprobleme aus als jedes Kunstwerk. Man muss nur das Sehen oder eben das Warten schulen. Und man begreift das Warten dann als Privatperformance. Zur Bestimmung dessen also, was Kunst ist, scheint mehr erforderlich zu sein als nur die ästhetische Erfahrung sowie der Rekurs auf die Reaktionsweisen des Subjekts. Mit Adorno und zugleich über Adorno hinaus bedarf es der kritischen Reflexion aufs Kunstwerk. Sei es als Kunstkritik oder aber als ästhetische Theorie, wie auch als Philosophie der Kunst, und dies schließt notwendigerweise eine Bewegung ein, die sich direkt auf das Kunstwerk bezieht, nämlich als Kunstkritik. Damit impliziert es für Adorno das, was sich Wahrheitsgehalt eines Werkes nennt. Keine Wirkung ohne Wirkendes. Und diese Frage nach dem spezifischen Gemachtsein eines Werkes verschränkt in Adornos Denken zugleich Kunstkritik, wie auch ästhetische Theorie und Philosophie der Kunst, als Reflexionsform eben über den Stand und die Bedeutung von Kunst in der Gesellschaft. Diese Verschränkung impliziert für Adorno eben auch ganz unterschiedliche Krisendiagnosen. Kunstphilosophie begreift dabei die Funktion der Kunst in ihrer Zeit. Ästhetik begibt sich einerseits in die Kunstwerke selbst, befasst sich jedoch ebenso sehr mit den Bedingungen und den Möglichkeiten unserer nicht nur auf Kunstwerke sich kaprizierenden Wahrnehmung. Und Kunstkritik liefert die Bestimmungen einzelner Werke, so wie Adorno dies etwa in seinen Einzelanalysen getan hat. Also eben in den Noten zur Literatur zu finden und auch in seinen musiktheoretischen Untersuchungen. Da untersucht er eben ganz konkret auch in einzelnen Werken diese ganzen Sachen, die er dann in der ästhetischen Theorie eben allgemein als, sagen wir mal, Kunstphilosophie oder Ästhetik, kann man sich darüber streiten, was es ist, halt entfaltet. Was kann dabei die Ästhetik bzw. ebenso die Kunstphilosophie Adornos leisten? Sie ist in Bezug auf Kommendes und in Bezug auf Neues kein Instrument zum Wahrsagen. Was sich in Performances und Videokunst tat, konnte Adorno kaum voraussagen, wenngleich er eben doch bestimmte Tendenzen beschreibt. Etwa das, was er den Spannungsverlust der Kunst der Moderne nach dem Zweiten Weltkrieg nannte, dass mit den Kategorien auch die Materialien ihre a priorische Selbstverständlichkeit verloren hätten und ebenso, was er 1969 in seinem Aufsatz Die Kunst und die Künste als das Phänomen der Verfransung beschrieb, dass nämlich in den jüngsten Entwicklungen dieser Zeit die Grenzen zwischen den Kunstgattungen ineinanderflössen und ihre Demarkationslinien sich verfransten. An der Kunstform des Happenings seiner Zeit wird das eklatant. Sie möchte einerseits ein Gesamtkunstwerk sein, greift auf unterschiedliche Kunstfelder über und zugleich wollen Happenings im Sinne der klassischen Avantgarde des frühen Jahrhunderts Antikunst sein. Was die Verfransung und die Ausweitung der Gattungsgrenzen betrifft, zeigt sich dies deutlich an Barca Nostra und an Sun and Sea, überhaupt an zahlreichen Werken der bildenden Kunst. Bei der Antikunst jedoch wird es bei diesen beiden Werken problematischer. Beide Werke rekurrieren ganz bewusst auf ihren Kunststatus. Mit Adornos Ästhetik, also mit dessen theoretischer Begrifflichkeiten und den Begriffen wie Ausdruck, Konstruktion, Schein, Mimesis, Wahrheitsgehalt, sowie Adornos dialektischen und fluiden Methode, besitzen Ästhetik wie auch Kunstphilosophie einen feinen und genauen Seismographen, der Veränderungen und Ausschläge zu registrieren vermag, auch eben gegen Rebentisch dort auch nochmal gesagt, und vor allem eine Kunsttheorie, die sich auf neue ästhetische, auch für neue ästhetische Phänomene offen zeigt, nämlich im Modus des Beschreibens und Analysierens als Kritik und Kommentar. Auch jene beiden Werke der Biennale lassen sich mit Adorno sichten, sei es binnenästhetisch, sei es politisch-gesellschaftlich, sei es als Kritik der Institution Kunst, wenn wir Adornos Ausführungen zur Kulturindustrie nehmen. Was wir bei Adorno in diesem Sinne einer kritischen Zustandsbeschreibung auch für die gegenwärtige Kunst finden, ist eine Reflexion auf die Entkunstung der Kunst in der Kunst selbst. Zitat: Auf den Verlust ihrer Selbstverständlichkeit reagiert Kunst nicht bloß durch konkrete Äußerungen ihrer Verhaltens- und Verfahrensweise, sondern indem sie an ihrem eigenen Begriff zehrt wie an einer Kette, der, dass sie Kunst ist. Deutlich zeigt sich dies bereits an Duchamps Readymades. Der Unterschied zwischen Werk und Ding wurde problematisch. Der Künstler als autonomer Schöpfer, dessen Signatur das Kunstwerk zeichnete, geriet in die Kritik. Und dies eben ist zugleich ein Reflex auf das, was Adorno die nominalistische Situation der Kunst nannte und was einerseits als Krisenzeichen gedeutet werden kann, andererseits aber auch als künstlerisch auch als Öffnung der Form gedacht werden kann, wozu insbesondere die bildende Kunst qua Werkcharakter und Materialität nachgerade einlädt. Diese Funktion zeigt sich bis heute, wenn etwa im politischen Sinne Werke wie Barca Nostra auf Reales referenzieren, eben auf jenen Schiffsuntergang. Und andererseits zeitigt sich darin eine neue Form von Kunst, die ihre Demarkationslinien erweitert. Sozusagen in the limit, out of the limit, eine Limitierung, ein Limes, eine Grenze eben, die klassischerweise an der Materialität und am Medium des jeweiligen Kunstwerkes hing. Aber mit Hegels Logik wissen wir, dass eine Grenze zu setzen bedeutet, sie eben auch zu überschreiten. Und dieser Prozess ist eben prinzipiell unabschließbar. Wir finden ihn in der Kunst selbst, angefangen eben bei jenen klassischen Avantgarden des frühen 20. Jahrhunderts, Surrealismus, russischer Konstruktivismus. Die Entgrenzung der Kunst sollte sich auf die Lebenspraxis von Menschen ausweiten. Doch diese Hoffnungen haben sich politisch wie auch souveränitätsästhetisch nicht erfüllt. Wie Peter Bürger 1974 in seiner Theorie der Avantgarde feststellte Und dies tangiert am Ende auch die politische Kunst. Solche Grenzerweiterungen hatten jedoch, wie gezeigt, einen Effekt auf die ästhetische Form. Und solche Erweiterungen im Werk, wie auch in der Rezeption, finden wir ebenso in den von mir genannten aktuellen Kunstwerken. Man kann Büchels Barca Nostra kontemplierend wahrnehmen, aber ebenso politisch im Sinne einer kritischen Geste. Andererseits bleibt die Frage, was unterscheidet dieses Werk von irgendeinem beliebigen Wrack, das in Venedig im Hafen liegt? Fragen, die eben Arthur Danto in Die Verklärung des Gewöhnlichen sich stellt und die als Kunstimmanente ebenso Büchels Skulptur implizieren. In diesem Sinne ist auch das zunächst politische Werk im Rahmen von Deutungen nicht nur politisch zu lesen, wenngleich freilich die Duchamp-Referenz im Effekt der Wiederholung zugleich halt auch irgendwo was Abgenutztes hat. Das Neue ist so neu auch nicht mehr. Im Sinne der aktuellen Debatten, auch unter dem Zeichen einer diversen Kunst, die unterschiedlichste Stile bedient und Gattungen mischt, sodass sich teils trennscharf gar nicht mehr sagen lässt, ob wir es mit einer Performance oder einem Theaterstück zu tun haben und auch was die Entgrenzung der Kunst zugunsten politischen Engagements betrifft, kann es sinnvoll sein, in der Betrachtung einen Schritt zurückzutreten und sich an Peter Bürgers besagter Theorie der Avantgarde zu erinnern. Insbesondere auch, weil ästhetische Theorie sich zunehmend zwischen zwei Polen bewegt. Einerseits die Entschärfung des Politischen in der Kunst qua Kontemplationstheorie und andererseits eine Politisierung, die wie beim Zentrum für politische Schönheit in die Falle der Trivialisierung tappt, indem sie so tut, als ob sie sich unmittelbar zur Realität verhielte, was aber realita im Werk eben nicht der Fall ist. Peter Bürger hat diese Problemlage der Avantgarde im Blick. Er formuliert es in Bezug auf die politische Praxis von Kunst wie folgt. Zitat: Die europäischen Avantgarde-Bewegungen lassen sich bestimmen als Angriff auf den Status der Kunst in der bürgerlichen Gesellschaft. Negiert wird nicht eine voraufgegangene Ausprägung der Kunst, ein Stil, sondern die Institution Kunst als eine von der Lebenspraxis der Menschen abgehobene. Wenn die Avantgardisten die Forderung aufstellen, die Kunst solle wieder praktisch werden, so besagt diese Forderung nicht, der Gehalt der Kunstwerke solle gesellschaftlich bedeutsam sein. Die Forderung bewegt sich auf einer anderen Ebene als der Gehalte der Einzelwerke. Sie richtet sich auf den Funktionsmodus von Kunst innerhalb der Gesellschaft, der die Wirkung der Werke ebenso bestimmt, wie der besondere Gehalt es tut. Zitat Ende. Solches Denken, wie wir es bei Bürger finden, erlaubt es qua des eigengesetzlichen Gehalts des Kunstwerkes, einerseits an der Autonomie von Kunst festzuhalten im Sinne Adornos und qua Funktion des Kunstwerkes andererseits auch gegen Adorno Gesellschaftliches einzubeziehen, mithin Kunst als Praxis zu nehmen. Das berührt dann zugleich auch wieder den Begriff der ästhetischen Erfahrung und referenziert eben auch auf Adornos Befund, dass Kunstwerke beides sind, autonom und versocial. Dieser Funktionsmodus unterliegt jedoch einer doppelten Bestimmung und weist zugleich auf ein weiteres Krisenphänomen. Ebenso, einerseits wirkt Kunst wie nie zuvor in die Lebensbereiche hinein, von neoliberalen Tendenzen der Selbstoptimierung oder eben als Kreativitätsimperativ für die Arbeitswelt, bis hin zu subversiven Modellen, die mit Kunst mehr wollen als bloßes Funktionieren. Andererseits ist durch jene Vielfalt zugleich jenes genannte Maß an Unverbindlichkeit erwachsen, dass niemand mehr ernsthaft das Anliegen der alten Avantgarden in Anschlag bringen mag, Kunst in Lebenspraxis zu überführen. Ästhetischer Pluralismus wird zum gesellschaftlichen Ruhekissen. In der Freiheit sind dann alle Katzen grau. Jedes Werk hat neben jedem anderen Recht, der Schund ergänzt der Chef d'œuvre, wie Enzensberger schreibt. In den Aporien der Avantgarde auch ein sehr lesenswerter Aufsatz zu den ganzen Avantgarde-Bewegungen. Also vor Bürger erschienen, kann ich einfach sehr nochmal so auch geschichtlich empfehlen. Und selbst solche entgrenzenden Positionen wie die von Beuys, die bereits auf einer zweiten Welle der Avantgarde-Bewegung Kunst, Leben und Politik verkoppelten, waren in ihrer Art noch mit jener ersten Avantgarde verbunden. Das reicht noch bis in die Gegenwart hin zu Jonathan Mese, dessen Diktatur der Kunst man freilich auch schon wieder als ironische Brechung oder Persiflage dieses Konzepts lesen kann. Bürger beschreibt, inwieweit solches Leerlaufen avantgardistischer Prozesse funktioniert. Die Kunst nach den historischen Avantgarden muss sich in der Gesellschaft der Tatsache stellen, dass sie sich entweder mit ihrem Autonomiestatus abzufinden hat, oder aber sie kann qua Konstruktion, Form und Material und mittels Einsatz von Techniken Veranstaltungen, Unternehmen und diesem Status situativ aufzubrechen. Kunst kann jedoch nicht, ohne ihren Wahrheitsanspruch preiszugeben, Zitat Bürger, den Autonomiestatus einfach leugnen und die Möglichkeit unmittelbarer Wirkung unterstellen. Was die Werkkategorie angeht, so wird sie nach dem Scheitern der avantgardistischen Intention der Rückführung der Kunst in Lebenspraxis nicht nur restauriert, sondern sogar erweitert. Das Objet trouvé, das Ding, das gerade nicht Resultat eines individuellen Produktionsprozesses ist, sondern zufälliger Fund, in dem sich die avantgardistische Intention der Verbindung von Kunst und Lebenspraxis materialisiert, ist heute als Kunstwerk anerkannt. Damit verliert das Objet trouvé seinen Charakter als Antikunst, wird autonomes Werk, neben anderen, im Museum. Zitat Ende. Doch wo das Kunstwerk, so Bürger, nicht mehr als organische Totalität konzipiert ist, Zitat, untersteht auch das politische Einzelmotiv nicht mehr der Herrschaft des Werkganzen, sondern kann als isoliertes wirken. Auf der Grundlage des avantgardistischen Werktyps wird ein neuer Typus engagierter Kunst möglich, Zitat Ende. Wenn in einem Kunstwerk mehrere Ebenen funktional wirksam sind und sowohl die Struktur des Werkes wie auch dessen Rezeption bestimmen, dann können sowohl autonome wie engagierte, souveränitätsästhetische wie formalästhetische Momente nebeneinander stehen. Die Kunst von Joseph Beuys fände ihre Ausdrucksmöglichkeiten ebenso wie jene beiden Werke der Venedig-Biennale, weil sie nämlich auf unterschiedliche Momente rekurrieren. Einerseits binnenästhetisch genommen das Spiel mit der Form samt der Erweiterung von Formgrenzen und ebenso Phasen von Engagiertheit, ohne in Parolenkunst abzudriften, was sich eben insbesondere bei Sun and Sea zeigt, nämlich eine Bedeutungsoffenheit ohne Lehrstückcharakter. Oder wie Bürger es in Bezug auf Aragons surrealistischen Roman Passant de Paris formulierte, das avantgardistische Werk ist eben nicht mehr um ein Prinzip zentriert, sondern vermag divergierende Ansätze gleichzeitig zur Darstellung zu bringen. Soziale Anklage und Untergangsstimmung stehen hier nebeneinander, ohne dass es zulässig wäre, wie im organischen Werk, einen Moment als das Dominierende zu behaupten. Freilich würden diese Erweiterungen und der Verzicht auf Adornos Idee vom Fortschritt des Materials ebenso Adornos Konzept des avanciertesten Kunstwerks und der ästhetischen Form als Voranschreiten tangieren. Hinfällig ist Adornos Ästhetik damit sicherlich nicht, und im Sinne einer negativen Dialektik findet sich darin versteckt eben auch Momente, die implizit bereits jenes Motiv des Fortschritts als Voranschreiten eben in die Kritik nehmen. Adorno schreibt in der ästhetischen Theorie: Darum, nicht zuletzt, ist die avancierte Produktion weniger auf Originalität des einzelnen Gebildes aus, als auf die Produktion neuer Typen. In ihrer Erfindung beginnt Originalität sich umzusetzen. Sie verändert sich qualitativ in sich, ohne dass sie doch darüber verschwende. Hier bereits finden wir das, was Adorno mit der Verfransung der Künste bezeichnet. Und die Produktion neuer Typen kann eben auch eine ansonsten von Adorno verpönte realistische Kunst mit einschließen und genauso eine engagierte politische. Man nehme etwa Jeff Walls Fotografie Dead Troops Talk, jene toten Soldaten aus dem russischen Afghanistan-Krieg, die da in einer Mulde liegen. Ein Bild, das wie ein realistisches Dokument wirkt und doch im Studio inszeniert wurde. In solcher auch politischen Kunst stecken Potenziale und Möglichkeiten ästhetischer Reflexion, auch gegen Adornos Einwürfe gegen eine realistische Kunst. Mit Bürgers Ausführungen könnte man die Skepsis, die Adorno gerade gegen solche engagierte Kunst hegte, Brecht stand da eben für in Pate, aufbrechen und eine politische Kunst zu ihrem Recht kommen lassen, ohne die Autonomie preiszugeben. Das übrigens für Brechts Theater immer zentral gewesen ist. Und deswegen wäre gerade Brecht, der bei Adorno eher anathema ist, also eigentlich auch nochmal eine interessante Variante. Gut, da kommen wir jetzt in Literatur, das ist weniger bildende Kunst, aber so nochmal als Hintergrund. In diesem Sinne verstehe ich diesen Vortrag eben auch als eine Referenz an den 2017 verstorbenen Peter Bürger, dessen Theorie der Avantgarde und auch das Buch Nach der Avantgarde von 2014 kreisen genau um diese Frage des gelungenen Kunstwerks im Krisenmodus zwischen Autonomie und Engagement. Ich danke Ihnen.